Hallo und herzlich willkommen bei A, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt's 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Die Hinweise sind interessant und so ist es auch die Person. Und gleich geht's los bei A, der Kurzform von Ach. Mitraten zu Hause natürlich erwünscht. Und wenn ihr auch eine Person schicken wollt, die wir uns gegenseitig vorstellen, dann schickt uns einfach eine Nachricht. www.das-a.ch. Und jetzt viel Spaß bei A, der Kürzung von Acht. Und heute hören wir eine Folge von Anna, aber nicht irgendeine Folge, Hello. Sondern um so einen erzieherischen und edukativen Anstrich zu bekommen, bekommen wir etwas in einer fremden Sprache, und zwar in Schweizerdeutsch, so wie man es in Bern spricht, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja, genau. Also ich muss mal zwei Sachen. Erstens nochmal zurück auf dieses Intro. Ja. Ich habe auf einmal ein unglaubliches Verlangen danach, GTA Vice City zu spielen. Ja. Also das war ja wohl der mega 80er Vibe hier gerade. Das ist ja großartig. Das Zweite ist, ich möchte einfach da Transparenz schaffen. Also das ist natürlich absolut berechnend hier, weil wir natürlich einfach expandieren wollen auf den Schweizer Markt und uns jetzt anbiedern. Ja, deswegen auch die .ch Domain bei uns. Genau. Ja, weil man euch ja sonst nicht versteht in der Schweiz, oder? Genau. Nein, also tatsächlich ist es quasi jetzt Fanservice mit Hardcore-Expansionsgedanken. Und zu dritt, diejenigen, die vorherige Folge nicht gehört haben, die Anna ist ein Fan, der sich durch Brillanz vorher vorgetan hat und hier diese Folge quasi im Q&A gewonnen hat. Und der Sean ist der Host von The Germany Experience, einem fantastischen Darf Podcast. Darf ich schnell korrigieren? Ich habe absolut nichts gewonnen. Hast du nicht? Also ich glaube, nee, ich habe einfach gesagt, dass ich Schweizerin bin, und dann hast du gewonnen. Ah, das ist ja cool. Okay, gut. In dem Fall habe ich einfach wieder Dinge getan. So. Du wolltest einfach mal eine Schweizerin haben. Again, Expansionsgedanke. die nächste Folge machen wir dann. Sean, kannst du mal was auf Dings sagen? Wie heißt hier die südafrikanische Slang? Was? Was Dings? Mir fällt gerade nicht ein, wie die südafrikanische, niederländisch geinfluenzte Sprache heißt, die du beherrschst. Afrikaans. Sag doch mal, Hallo bei Ach, dem tollsten Podcast der Welt auf Afrikaans oder irgendwie so. Oh mein Gott. Das Problem ist, ich habe es so, seit ich Deutsch lerne, kann ich nicht so gut Afrikaans, aber ich versuche. Goeienaand bei Ach, geniet die Show. Das ist am besten. Das ist was. Es klingt einfach wie die Niederländisch. Oh Gott, ja. Mein Afrikaans ist so schlecht geworden, aber ja. Aber es wäre interessant, auch jetzt schweizische Deutsch zu hören, weil ich habe Probleme mit der fränkische Schweiz, Deutsch. Jetzt wird es interessant, die schweizische. Moment, du hast Deutsch Probleme mit der fränkischen Schweiz? Das ist aber eher was für Klettern. Nee, das ist unfair. ich hab neulich eine Wette mit einem unvorstellbar hohen Wetteinsatz verloren, weil ich gewettet habe, ob Puttenheim noch zur fränkischen Schweiz gehört oder nicht. Und ich habe gewettet, es gehört nicht dazu. Und die Person, die mit mir gewettet hat, sagt, es gehört dazu. Und es gehört dazu, ich habe verloren und ich hasse Puttenheim jetzt. Okay. Und das ist echt schlimm, weil da fahre ich ständig an der Autobahn vorbei. Also Grüße nach Puttenheim, so an dieser Stelle. Der Tourismusverband Franken dankt Ihnen. Genau. Also, das wird folgendermaßen jetzt ablaufen. Wir haben nicht die geringste Ahnung, ob wir das Schweizerdeutsch von der Anna verstehen werden oder nicht. Ich gebe mir Mühe. Genau, und du sprichst laut und klar, und wenn wir irgendwas verstehen, versuchen wir einfach wie ein paar Idioten zu raten und hoffen, dass es witzig wird. Und wenn nicht, dann musst du uns erretten, indem du ja die deutsche Sprache auch im Hochdeutschen beherrschst. Dann, let's go. Genau, also der erste Hinweis wäre, ich habe nur eine einfache Schulbildung gehabt, Also ich habe nur bis 15 bin ich in die Schule gegangen, weil meine Eltern einfach nicht genug Geld hatten, für das ich auf eine weiterführende Schule können. Und die Leute, die zu meiner Zeit gelebt haben, haben gesagt, dass ich für meinen Ruf und so eigentlich viel zu unbildet war. Okay, what du musst definitiv bleiben. Okay, die erste Hälfte. Ich habe Schuhe. Hast du etwas von Schuhe Nein, gesagt? Also tatsächlich. Schule. Siehst, ich bin Schule. 15 Jahre in die Schule, gegangen. Oh mein Gott. Das habe ich 15. noch verstanden. Ja, genau. Also bis 15, ja. Mhm. Genau. Kannst du die zweite Hälfte ab da nochmal vorlesen, aber etwas langsamer bitte. Ich glaube, okay? Die Eltern hatten nicht genug Geld, um der Person eine höhere Bildung sozusagen angedeihen zu lassen. Ah, okay. Und dann habt ihr das Kichern angefangen und dann habe ich nichts mehr verstanden. Okay, also Anna, ab da bitte nochmal. Deutlich und langsam. Genau. Die Leute, die zu meiner Zeit gelebt haben, haben gesagt, dass für meinen Ruf und meinen Namen ich eigentlich viel zu unbildet war. Okay. Der Typ, der mit meinem Namen irgendwo war, hat gemeint, ich wäre viel zu unruhig büchsig, habe ich verstanden. Also ich vermute, dass irgendeine, ich habe es jetzt so verstanden, dass eine Hochschule eigentlich, also nein, dass die Benennung einer Hochschule nach der Person eigentlich gar nicht zurecht passt, weil die Person ja keinen so einen akademischen Hintergrund hat. Das hast du da rausgehört. Ich habe nur Schuhe verstehen. Also ich kann es mal auf Hochdeutsch sagen. Nee, ich glaube, das lassen wir einfach, oder? Darf ich? Also, okay. Also, wir machen eine Regel, wenn wir 75% des Hinweises verstanden haben, dann gehen wir weiter. Wir müssen nicht 100%. Also, ihr habt. Okay. Ja. Ihr habt nur Namen verstanden. Aber ist gut. Ja. Also, es stimmt schon. Er ist einfach ein bisschen zu ungebildet gewesen, sagen manche. Okay. Und ich merke gerade, dass ich dem Sean wirklich keinen Gefallen getan habe, ihn in einem Schweizerdeutsch-Podcast einzuladen, Nein. wo er mit normalem Deutsch manchmal Probleme hat. Ich würde dir vorschlagen, dass du parallel Blei gießt. Oder die Random-Version von Wikipedia quasi laufen lässt. Ja, random. Ich glaub, lass ihn mal das machen. Ja. Wikipedia random. Okay, also es Anna, bitte, Hinweis 2. Nee, alles gut, also, finde ich sehr cool. Also, zwei TVs, leider ein bisschen ein Klassiker. Mein Vater ist gestorben, als ich noch ein kleiner Bub war. Also, als ich erst 11 war. Okay, sein Vater ist früh gestorben, als er, ich weiß nicht ganz sicher, aber noch 11 Jahre alt war. Oh, Philipp, wow. Okay, das war einfach. Sehr, sehr schön. Genau, als ich noch ein junger Bursch war, habe ich mich in ein Mädchen verliebt, aus einem reichen Haushalt. Das bedeutet, die Mahagoni-Möbel in ihrer Stube haben mehr gekostet als die komplette Einrichtung im Haus von meiner Familie. Ich habe es komplett verstanden. Ebenso. Als ich ein Null verstanden. Etwas von einer eine Stube ist so eine Kneipe, oder? Eine Stube ist ein Zimmer. Ja, okay. Wohnzimmer. Also tatsächlich, okay. als er ein Junge war, hat er sich in Mädchen verliebt, die quasi in der Stube Möbel hatte, die teurer waren als die komplette Einrichtung im Haus, wo der Protagonist gelebt hat. So Mahagoni Sachen gehabt. Also offensichtlich aus gutem Hause. Ja. Und aus uns beiden ist leider nichts geworden, wo ich mich gegen die Vernunftheirat, für die Vernunftheirat entschieden habe, gegen die Liebe sozusagen, und dann mit einer reichen Witwe geheiratet. Aber ich habe gleich noch mein Leben lang Briefe geschrieben. Oh. Okay, also er hat einen Brief geschrieben. Es hat mit ihr nicht geklappt, sondern er hat sozusagen sein Leben lang mit ihr weiter Briefe geschrieben. Er selber hat später eine Vernunftheirat mit einer vermutlich wohlhabenden oder zumindest eine, die etwas Geld hatte, Witwe gehabt. Genau. Okay. Sean, ich muss dir was gestehen, der Philipp hat unter der Hand mit der Anna einen Deal und hat ihr 10 Euro zugesteckt. Es hört sich so an. Also ich habe auch nichts verstanden, bis auf den Briefe schreiben, aber Gott sei Dank haben wir Philipp dabei. Aber keine Ahnung, wer das sein kann. So. Genau. Mit 16 bin ich auf meine erste Vermessungsexpedition. Und zwar ins Shenandoah-Tal. Und in den folgenden 3 Jahren habe ich 190 Vermessungen durchgeführt. Er ist auf irgendeine Expedition und in den folgenden 3 Jahren hat er irgendwo was hingeführt. Ich habe es verstanden, dass es 190 Vermessungen durchgeführt werden. Ja, Landsvermessungen. Okay. Ah. Humboldt. Nein. Leider nicht. Aber es ist ein guter Tipp, aber nicht. Wer hat denn Landvermessungen durchgeführt? Tja. Die Frage ist vielmehr, welcher Schweizer hat Land vermessen? Es muss ja nicht ein Schweizer sein. Vielleicht ist es einer, aber. Oh, ich bin jetzt hart davon ausgegangen, dass es ein Schweizer ist. Oh. Ja, es muss nicht. Ah, okay. Also, ja, nein, ich sage jetzt nichts dazu, aber ich habe die Person nach den Hinweisen ausgesucht. Okay. Aber ich denke, man kann sie schon kennen. Also, mein Lebensabend, also ein Teil von meinem Leben, habe ich auf einer Farm verbracht, wo ich eine Whisky-Brennerei hatte. Und das war eine der grössten und erfolgreichsten der Vereinigten Staaten. Oh, ich habe wieder alles verstanden. Meinen Lebensabend habe ich auf einer Farm verbracht und da habe ich eine Whisky-Farm, Whisky-Brennerei eröffnet und es ist eine der erfolgreichsten Vereinigten Staaten. Also Sean, Alkohol, das sind wir beide. Ja, bin ich drin. Das ist die internationale Sprache. Also, mal ein paar Whisky-Sorten, Sean, bitte. Whisky Brands. Yeah. Jack Daniels. Ja. Yeah. Jim Beam, aber das ist... Aviator Jim von dem geilsten Typen der Welt, Ryan Reynolds. Der lebt aber noch. Was noch? Also tatsächlich weiß ich nicht, was dann noch mit Namen ist. Philipp, fällt dir noch ein Whisky-Name ein? Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Ja, sonst mache ich mal weiter. Aber ich frage gerade ein bisschen, warum ist es wichtig, dass der Expeditionen macht? Jetzt hätte ich erst so ein bisschen das Gefühl, ob er vielleicht ein Expeditionsleiter wird, keine Ahnung, in die Arktis oder ähnliches. Keine Ahnung, aber who knows? Aber ich meine, er muss ja auch irgendeinen Whisky dann parallel noch nach ihm benannt haben. Und ich behaupte mal, einen amerikanischen Whisky kennen wir doch in Deutschland auch. Ja, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass er unbedingt den Namen des Whiskys trägt. Okay, alles klar. Dann nächster Hinweis bitte, Anna. Ja, also, ich war Befehlshaber in der Armee, aber auch nicht ein besonders guter. Ich habe mehr Schlachten verloren, als ich gewonnen habe. Und man sagt, es sind 2 Ross unter mir weggeschossen worden. Und ich hatte 4 Schusslöcher in meinem Mantel und einen im Hut nach dieser Schlacht. Oder nach der Schlacht. Okay, war in der Armee nicht allzu erfolgreich und hat mehr Schlachten verloren, als er gewonnen hat. Und er hatte 2 Schusslöcher in der Kopfbedeckung. Und das andere habe ich nicht ganz verstanden. Die sind ihm die Pferde unter dem Hintern weggeschossen worden, habe ich verstanden. Exakt. Ah. Okay. Ja, also 4 Schusslöcher im Mantel und einer im Hut. Anscheinend. Einer, okay. Sagt okay. man so. Legend tells. Ja, genau. Hinweis Nummer 7. Und falls ihr jetzt denkt, puh, der hätte Glück gehabt. Tja, es war nicht ganz einfach, ihn umzubringen. Da war er echt eine Zehenmocke, was das angeht. Er hat Diphtherie, eine Lungenentzündung, Tuberkulose und ein Klassiker, Pocken, Malaria und noch ein paar weitere Krankheiten, die er alle überlebt hat. Und dann ist er noch in einem zugefrorenen Fluss fast ertrunken und hat einen Brand überlebt und eben die Schlacht, die ich vorher erwähnt habe, die ein Rechtsgemetzel war. Okay, also er hat krankheitenmäßig ziemlich alles mitgenommen, wenn ich das richtig verstehe. Ist es Ernest Hemingway? Nein. Hat Ernest Hemingway einen Whisky gemacht? Nein, aber der hat sehr viel getrunken. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Aber er hat im Prinzip sämtliche Krankheiten mitgenommen, so, ja, die man ja, mitnehmen ja, kann. Ja. So. Also, Mir fallen jetzt nur lauter russische Wodkas ein. Aber gern, that's Klischee. Genau, dann noch, also es ist, ja, Nummer 8. wo ich sehr gerne Walnüsse mit dem Mund aufknackt, habe ich mit 24 meinen ersten Zahn verloren und mit 57 habe ich dann nur noch einen einzigen Zahn gehabt. Ich habe dann ein paar Kunstzähne gebraucht und die habe ich einerseits aus Elfenbein oder Pferdezähnen sind die gewesen, aber ich habe sogar auch Menschenzähne gehabt im Mund. Also das ist jetzt so ein Hinweis auf die Zeit, wo ich von meinen Sklaven hatte. Lebenden Sklaven. Heutzutage kann man mein Gebiss in einem Museum anschauen. Mhm. Ich glaube, ich weiß es jetzt. Ich vermute, es ist George Washington. Exakt. George Washington. Oh, ja. Really? Oh. So, ja, stimmt. Ich dachte, dass Sean alles über George Washington weiß, weil er tatsächlich in einen Hamilton Deep Dive neulich gerade. Ich wollte sagen, das ist nicht in Hamilton erwähnt. Gar nicht. Nix ja. Von das. Ich frage mich gerade, ob es eine Synchronisationsfassung auf Schweizerdeutsch gibt. Ich mach's uns deine. Aber ich habe also von dem Hinweis nichts verstanden. Kannst du es nochmal auf Deutsch sagen? Es war etwas von Zähnen, oder? Etwas, habe ich richtig verstanden? Ja, das stimmt. Am Anfang, am Schluss hat er nur noch einen Zahn gehabt. Zahn übrig und yeah. Ja, genau. Also ich habe mir auch Mühe gegeben, extra Hinweise zu suchen, die man halt nicht kennt. Also ich hatte mit 24 habe ich meinen ersten Zahn verloren. Unter anderem, weil ich sehr gerne Walnüsse aufgeknackt habe mit dem Mund. Okay. Und dann mit 57 hatte ich schon nur noch einen einzigen Zahn. Und ich hatte dann ein paar Kunstzähne gebraucht deshalb. Und die waren einerseits aus Elfenbein oder auch aus Pferdezähnen angefertigt. Aber ich hatte auch Zähne von meinen Sklaven. Okay. Also es gibt Papiere, wo dieser Handel festgehalten ist, wo er zum Beispiel noch lebenden Sklaven Zähne abgekauft hat. Das kommt aber auch nicht hin. Abgekauft. Nee, das war auch nicht. Das war auch nicht in dem Glück. Nee. Wir haben da interessante Punkte hier verpasst. Genau. Cool. Und das Gebiss kann man jetzt im Museum ansehen. Das will ich nicht sehen. Ja, um zu zitieren, Washington, 6'8" weighs a fucking ton. Kennt ihr das? Nee, wo kommt das vor? Das ist irgendein wirres YouTube-Lied. Oder ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar schon vor YouTube eine Sache war. Müsste so Adult Swim oder sowas sein, vom Humor her. Ich habe neulich zum ersten Mal dieses, wo die alle erschossen werden, dieses Meme-Video gesehen. Das hast doch du mir gezeigt, Philipp, oder? Das kannte ich nicht. Dear Sister Meme. Ich kannte es einfach nicht. Kennst du das schon? Was ist das? Dear Sister, wo sie sich alle gegenseitig erschießen in diesem Video. Oh ja, mit diesem Song von Imogen Heap. Genau. Yeah. Ich bin mich genau über den Namen von Heap bin ich drauf gekommen auf Imogen Heap und dann habe ich das angestimmt und die anderen zwei kannten das nicht und dann habe ich gedacht, aber also Anna, hilf mir mal. Ich glaube, es war Saturday Night Live, oder? Ja. Ich kenne es auch nicht. Anna, kennst du das, was wir gerade schildern? Absolut nicht. Ja, danke. Ich meine, das ist halt harte US-Popkultur. Ich glaube, das kennt man hier halt nicht wirklich. Und es ist ja eigentlich bloß eine Parodie wieder von einem in den USA großen von The OC, was in Deutschland aus OC California lief. Und das muss, ich habe das selber nie gesehen, diese Serie, aber der Schluss muss halt sozusagen so ein bisschen absurd sein und das ist dann wieder so eine übersteigende Parodie davon. Ach, ich meine, ehrlich, das wusste ich gar nicht. Ist das so, dass das bei OC, dass das irgendwie so, die sich gegenseitig erschießen oder was? Am Ende, eine der Seasons hat jemand, ich glaube, der Hauptcharakter, nicht, dass ich das alles zweimal angeschaut habe. Mischke Bartons Charakter hat jemand anders getötet. Der Bruder von der Held des Series. Okay. Ja, ich habe OC geliebt. Damals. Ja, das ist eine der besten Coverversionen tatsächlich. Hier, Boys of Summer. Die Coverversion, die ist, glaube ich, aus dem OC California Soundtrack auch. Okay. Könnte sein. Ja. Anna, dann bitte, ich schlage vor, du liest die restlichen Hinweise nochmal auf Schweizerdeutsch vor und dann gleich direkt auf Deutsch vielleicht. Jawohl. Also nach mir ist benannt worden, also das ist natürlich eine Klasse, ich hätte müssen reinkommen, oder? Was aber nach der Person benannt ist worden, das erste nuklear angetriebene Raketen-U-Boot vor der Welt, eine Meerenge, eine zeitlange Insel, ein Asteroid, eine Palme, ein Riesenmammutbaum, eine Universität und da könnte man jetzt noch viel weiter vorlesen, aber vor allem auch einen Geldschein, also die 1-Dollar-Note. Bin ich drauf, sozusagen. Genau, und dann der Z-Hinweis noch, ich bin der erste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika gewesen und eben mein Name ist George Washington. Also Er war auf sehr vielen Sachen drauf, unter anderem Mammutbaum und Dollarnote. Und er war der erste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Nee, ich glaube, benannt danach. Oder der Name trägt diese Sachen, die erwähnt worden sind. So, und jetzt bin ich gespannt. Dominik, sag mir, woher ich das mit den Zähnen weiß. Hamilton? Keine Ahnung. Ein Computerspiel? Ja, in welchem? Ein DOS-Computerspiel? Bitte? Ein MS-DOS-Computerspiel? Ja, richtig. Civil Colonization? Nein. Dann weiß ich es nicht. A Day of the Tentacle. Ach, da driften wir ihn in der Vergangenheit, bietet ihm eine Scherzzigarette an, Scherzzigarre, die dafür sorgt, dass sein Gebiss kaputt geht, und dann schenkt man ihm dafür so ein in der Gegenwart gefundenes Klappergebiss, so ein Scherzartikel, und dann denken die anderen Kongressmitglieder, die mit ihm abhängen, ihm ist kalt und machen Feuer. Das ist so eine blöde Rätsellogik, aber das ist so in dieser Cartoon-Welt völlig logisch. Also, ich glaube, ich schaue mir mal ein Playthrough von Day of the Tentacle an. Wir haben eine neue Remastered-Version rausgebracht. Ja, vor ein paar Jahren. Und also, wenn ich aus meinem Privatleben erzählen darf, ich habe den Purple Tentacle als Hintergrundbild auf meinem PC. Oh. Das gab es damals bei der GOG-Version von Day of the Tentacle kostenlos dazu. Es ist DM-free. Wer immer es haben möchte, ich schicke es gerne zu. Schön. Ich glaube, wer einen Mac hat, ich weiß nicht, ob das noch der Fall ist, aber gibt es Day of the Tentacle Remastered kostenfrei. Ah ja, cool. Aber ich weiß nicht, ob es dann doch, müsste funktionieren. Ja. Anna, das war ganz hervorragend. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Bist du noch was Schlaues? Sonst würde ich sagen, beenden wir hier an der Stelle die Aufnahme. Nee, ich weiß nichts Schlaues. Na dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.